Da schwankte vor ihm die Kiste auf dem Fußboden wie eine Meereswoge, und das Haus drehte sich um ihn wie ein Kranz von Rauch, denn er sah, dass er jetzt verloren war und dass es kein Entrinnen gab. »Es ist, wie ich befürchtete«, dachte er. »Sie hat die Flasche gekauft.« Und dann kam er wieder zu sich selber und stand auf, aber der Schweiß strömte über sein Gesicht, so dick wie Regen und so kalt wie Brunnenwasser. Und er sagte, »Cocoa, was ich dir heute sagte, passt sich nicht für mich. Jetzt gehe ich wieder zu meinen lustigen Gesellen, um mit ihnen lustig zu sein.« Und dabei lachte er gemütlich. »Das Weinglas wird mir mehr Vergnügen machen, wenn du mir verzeihst.« Im Nu umschlang sie seine Knie. Sie küsste seine Knie mit strömenden Tränen und rief, »Oh, ich verlangte bloß ein freundliches Wort.« »Lass uns niemals wieder hart voneinander denken«, sagte Keawi, und schon war er zum Hause hinaus. Nun war das Geld, das Keawi genommen hatte, nur etwas von dem Vorrat an Centimstücken, die sie gleich nach ihrer Ankunft sich besorgt hatten. Ganz gewiss hatte er keine Lust noch zu trinken. Sein Weib hatte ihre Seele für ihn hingegeben, jetzt musste er seine Seele für sie hingeben. Kein anderer Gedanke war auf der ganzen Welt für ihn da. An der Ecke, beim alten Stockhaus, stand der Bootsmann und wartete auf ihn. »Meine Frau hat die Flasche«, sagte Keawi. »Und wenn du mir nicht hilfst, sie von ihr herauszukriegen, gibt's heute Abend kein Geld mehr und kein Getränk mehr.« »Du willst doch nicht sagen, dass das mit der Flasche ernst ist«, rief der Bootsmann. »Da ist die Laterne«, sagte Keawi. »Sehe ich aus, wie wenn ich Spaß machte?« »Das stimmt. Du siehst so ernsthaft aus wie ein Gespenst.« »Na also«, sagte Keawi. »Hier sind 2 Centimes. Du musst zu meiner Frau ins Haus gehen und ihr diese für die Flasche anbieten, die sie dir, wenn ich mich nicht sehr irre, augenblicklich geben wird. Bringe sie mir hierher, und ich werde sie für 1 Centime wieder von dir zurückkaufen, denn das ist bei der Flasche Gesetz, dass sie stets für eine geringere Summe verkauft werden muss, als sie gekostet hat. Aber was du auch tust, sag ihr auf keinen Fall ein Wort davon, dass du von mir kommst.« »Mart, hast du mich auch nicht zum Besten?« sagte der Bootsmann. »Wenn ich's täte, könnte es dir ja nichts schaden«, antwortete Keawi. »Da hast du recht, Mart«, sagte der Bootsmann. »Und wenn du an meinen Worten zweifelst«, fuhr Keawi fort, »so kannst du einen Versuch machen. Sobald du aus dem Haus heraus bist, wünsche dir deine Tasche voll Geld oder eine Flasche vom besten Rum oder was du magst, und du wirst sehen, was das Ding leistet.